Siehst du vielleicht denn ich bin schwarz und so gar nicht verrückt? Da geht nicht weg. Hat dich ersetzt. Hat dich ersetzt.